anderer Tag heut, das ist klar. Die ganze Welt wünscht dir nur Gutes, Jahr für Jahr. Doch einer, der ganz vorne steht, der schickt dir diesen Gruß. Mr. Michael Meyerhofer, ein Mann, auf den man bauen muss. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag, Patrick und der Wein. Alles Gute, lieber Patrick, zum Geburtstag, das ist wahr. Bleib gesund und leb ewig, das ist unser Wunsch an dich. Glück soll dich begleiten, jeden Tag und Augenblick. Alles Gute zum Geburtstag, Patrick und der Wein. Alles Gute zum Geburtstag, Patrick und der Wein. Erinnerst du dich an die Zeiten? Hand in Hand, an die Abenteuer, die ihr erlebt habt, in diesem weiten Land. Von all diesen Momenten, so kostbar und so rein, sollen die nächsten Jahre noch viel mehr davon sehen. Das muss sein. Nach Sein hört man ein kurzes, fröhliches Lachen. Patrick und der Wein. Ja, bleib gesund und leb ewig. Das ist der Wunsch von Metallil. Die Musik wird sanfter, nur die Akustikgitarre spielt leise weiter, weiter. Patrick und der Wein, du bist der Beste, fühl dich wohl. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag, Patrick.